Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Wir haben, glaube 22.18 Uhr. Das fängt schon wieder an. Lecco mio della Quasta. Ja, morgen ist Wochenende und in 2 Wochen habe ich Geburtstag und wieder ein Jahr vorüber und ich muss jetzt nochmal gähnen. Also das gehört einfach dazu, aber egal. In 2 Wochen habe ich Geburtstag und alles im Moment etwas konfus. Konfuzius sagt, am Montag oder am Sonntag ist meine Ruhepause bei Benefit zu Ende. Jetzt habe ich wieder drauf, ja, sorry. Ist meine Ruhepause bei Benefits zu Ende? Vielleicht, oder also du sagst, sie geht bis Sonntag, aber vielleicht gehe ich Sonntag schon zum Training. Jetzt muss mal gucken, wie das Wetter ist. Und die haben mich ja immer angeschrieben, wenn ich wieder eher trainieren möchte, dann soll ich mich einfach am Tresen melden. Ich bin eigentlich gar nicht müde. Aber irgendwie, egal. Ja, August ist der letzte, oder ist Ende August ist eigentlich der Sommer schon wieder zu Ende. Und ich habe gerade im Internet gelesen, es könnte sein, dass es im August schneit. Holy shit. Und ich muss auf jeden Fall oder möchte auf jeden Fall die nächsten Tage, Wochen nochmal schwimmen gehen und auf jeden Fall nochmal zum Flötenteich, weil Freibad ist schon eine ganz andere Atmosphäre als halt am Bornhorster See oder Woltsee. Und ach Menno, Bornhorster See, gehe ich eigentlich nicht so gerne, weil da ist kein Handyempfang, da ist null Handyempfang, außer wenn ich meine kleine Süße habe, dann gehen wir zum Hundestrand und da hat man mal das eine oder andere Funkloch und aber irgendwie ist heute, sorry. Jetzt ein bisschen schön kuscheln, das wäre nicht schlecht. ich muss mal gucken. Ich wollte ja eigentlich keine Beziehung mehr haben, weil das ist nur Stress. Nur Stress. Und so ganz pflegeleicht bin ich auch nicht, obwohl doch, wenn man mich gut behandelt, dann behandle ich meine Freundin natürlich auch gut. Aber ach, meine Fresse. Also so drauf war ich auch noch nicht. Schon lange nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch nichts für meinen Podcast auf Spotify. Das werde ich hier nicht hochladen, weil so viele Gene möchte ich auch nicht drin haben. Und morgen ist Samstag und keine Ahnung, ich habe noch nichts geplant. Und ach, Menno, Moment. Ich lasse das mal einfach auf mich zukommen. Ja, man könnte auch morgens ins Fitnessstudio gehen und ich weiß es nicht. Ich muss erst mal gucken, wie das Wetter ist, weil es ist eigentlich morgen katastrophal angesagt. 80% Regen gegen Mittag auf jeden Fall und ich möchte nicht nass beim Training ankommen, weil das ist nichts für mich. Also wenn ich da durchgeweicht ankomme. Man sagt ja, Genen steckt an. Also wer das hier gehört hat oder mit reinhört, wird mich mal interessieren, ob du auch angefangen hast zu gähnen. Und ich, ja, vielleicht mache ich morgen, ich sage, ich habe keinen Plan. Nochmal einen Song für YouTube, nochmal ein neues Lied aufnehmen. Aber ich bin jetzt auch raus, weil das bringt jetzt gar nichts hier, ja, weil dieses. Dieses Gähnen, das ist uncool. War heute beim Friseur und boah, ich hatte so viele Haare an den Ohren. Wahnsinn. Also, selbst Feuer und Wachs konnten das nicht ganz bändigen. So ein paar Stoppeln sind, glaube ich, noch da. Und Nasenhaare auf jeden Fall rausgemacht. Das tut so weh. Gut, die Frauen können sich das nicht vorstellen. Vielleicht werden sie sich den Intimbereich wachsen, aber ich glaube, das wächst man nicht. Ne? Das wird nur rasiert. Oder Enthaarungscreme. Und, aber die Nasenhaare, das tat so weh. Ja, so. Ich bin auch raus jetzt, wollte nur noch mal einen vorgehen. Boah, ich musste heute über 60 € für Medikamente ausgeben. Bin am Überlegen, doch mal so ein genau, nennt man so, ne? Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Heißt das Befreiung? Also so ein Antrag bei der Krankenkasse, dass man das Geld dann wieder kriegt am Ende des Jahres. Und ja, Melancholie. Ja, ich werde mal gucken, ob ich morgen nochmal einen neuen Song aufnehme, den dann auf YouTube hochmache und oder hochlade. Aber das mache ich dann alles dann sehr spontan. Ne? Gut, Freunde der Sonne, Freunde der Nacht, das war's eigentlich auch schon. Und ja, aber das mit dem Gähnen ist schon, weiß ich nicht, wenn ich mich so hier sonst mit Leuten unterhalte, da gähne ich ja auch nicht. Ne? Und ja, kann natürlich auch sein, dass es daran liegt, dass es Nacht ist, dass es dunkel ist. Und ja, aber wie gesagt, normalerweise gähne ich nicht so viel. Eigentlich immer nur, was heißt eigentlich? Meistens nur hier, wenn ich hier live bin und sag bei meinem Podcast, bei Spotify, kann man das ja rausschneiden und dann hört man das halt nicht, ne? Das dann zwischen den Pausen, ne? Weiß ja. Zwischen den Pausen auf jeden Fall da, wo man gähnt, dann die Stopptaste drückt und dann erst wieder dann die Aufnahmetaste, wenn man weitermacht. So, in diesem Sinne, ja, bleibt mir gewogen. Have a nice day und ja, das war es eigentlich erstmal. Und sorry wegen der Gähnerei und ja, Melancholie. So, ich bin raus und ja, bleibt mir gewogen. In diesem Sinne, einen schönen Abend wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen. Ciao.